Ja, mein Thema ist die politische Ökonomie der freien Software. Ich werde nicht die politische Ökonomie der freien Software behandeln, sondern ein paar Ideen dazu nennen, und zwar nach folgender Struktur. Ich werde mich nochmal mit dem Thema freie Software und Eigentum beschäftigen, danach Immaterialgüterrecht und freie Lizenzen diskutieren. Da kann ich schon Teile schnell behandeln, weil Thorsten die schon sehr gut vorgestellt hat. Dritter Punkt wäre, Macht und Gegenmacht zu diskutieren, und vierter dann Verallgemeinerung und Perspektive, wobei die Punkte 3 und 4 sicherlich sehr kurz nur angesprochen werden können, weil die ersten beiden Punkte schon sehr gewichtig sind und ich mich darauf konzentrieren möchte. War auch zumindest der Wunsch, der an mich herangetragen wurde, die beiden ersten Punkte zu behandeln. Was ich machen möchte, ist, dass ich, oder meine Ausgangsfrage ist, was ist eigentlich freie Software, was für eine Art Gut ist freie Software eigentlich? Was Software ist, haben wir gehört, aber was ist jetzt freie Software aus der Sicht einer Gütersystematik, aus der Sicht einer Gütertheorie? Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, ich werde jetzt kurz zwei nennen, die ich nicht teile, aber die so ein bisschen die Diskussion darum widerspiegeln. Als erstes seht ihr hier die Klassifikation von Gütern nach Vercelli und Thomas. Die haben sozusagen drei Kriterien genannt: Qualität, Gesetzgebung und Charakter, ganz allgemein. Bei Qualität unterscheiden sie zunächst mal Güter in materielle und immaterielle Güter, wobei das der umgangssprachliche Begriff ist. Also sie meinen jetzt hier nicht die philosophische Kategorie der Materie oder so, sondern sie meinen damit eigentlich nur den Unterschied von, ist es stofflich oder nicht stofflich. Ich werde dann auch im Folgenden von stofflich und nicht stofflich sprechen. Bei der Gesetzgebung gibt es bei den stofflichen Gütern das Sachenrecht, das Eigentumsrecht oder Dominium. Und auf der Seite der nichtstofflichen Güter die sogenannten, ich sage das jetzt dazu, sogenannten geistigen Eigentumsrechte, auf die ich dann noch im Einzelnen zu sprechen komme. Der Charakter, und es fällt jetzt hier auf, wird komischerweise auf beiden Seiten ähnlich dargestellt. Also was auf der Seite der stofflichen Güter privat heißt, heißt auf der Seite der immateriellen Güter proprietär. Was ist eigentlich der Unterschied oder ist es das Gleiche? Ich glaube, da werden wir in der Diskussion noch drauf kommen. Dann wird der Begriff öffentlich genannt. Meine Frage ist, ist öffentlich, ist auch in der Diskussion ist das Wort öffentlich schon gefallen, ist aber öffentlich die richtige Bezeichnung zum Beispiel für freie Software? Und dritter Punkt ist, gemeinsam, aber jetzt ist es aneignbar oder nicht aneignbar für stoffliche Güter, und bei nichtstofflichen Gütern ist es offen oder frei. Also ist das eine sinnvolle Differenzierung, um jetzt Güter unterscheiden zu können? Ich denke, das reicht nicht aus, sondern mindestens drei Dimensionen fehlen. Zunächst mal fällt auf, dass die in der traditionellen Ökonomietheorie, also in der bürgerlichen Ökonomie, genannten beiden Kriterien der Ausschließbarkeit und der Rivalität fehlen. Das sind in der traditionellen Ökonomietheorie Gütereigenschaften. Also die Frage, kann ich jemanden vom Zugriff auf das Gut ausschließen oder nicht? Und die Frage, wenn ein Mensch ein Gut benutzt, ist es dann für die anderen auch benutzbar oder nicht benutzbar? Hier ist jetzt so eine Matrix aufgemalt. Also wenn ich ein Gut habe, das weder rival ist noch ausschließbar, dann ist es ein öffentliches Gut, also auch die traditionelle Theorie, hier aus Wikipedia genommen, spricht von öffentlichem Gut. Und es gibt auch in der Linken viele Debatten um das Thema Öffentlichkeit und so. Da hat es auch einen schönen Band darüber gegeben, aus der Textereihe. Aber wieder die Frage, ist öffentliches Gut, ist das eine hinreichende Kennzeichnung? Wenn man jetzt andere Kombinationen nimmt oder mal diagonal unten, haben wir das private Gut, das ist vielleicht am einleuchtendsten, also ein Apfel, wenn ich den esse, dann kann ihn kein anderer mehr essen, also Rivalität ist gegeben. Und der Apfel als Ware, an den komme ich nicht ran, der Zugriff ist abgeschnitten, solange ich dafür nicht bezahle. Also Exklusion ist auf der Seite der Nutzung möglich. Was hier jetzt schon auffällt, euch sofort ins Auge gesprungen ist, sicherlich ist, ist, dass Rivalität und Exklusion hier zwar zusammen genannt werden, aber eigentlich zwei unterschiedliche Eigenschaftstypen sind. Rivalität ist in der Tat etwas, was sehr stark mit der Physis des Guts zu tun hat. Beispiel: Wissen ist auf jeden Fall nicht rival. Wenn ich jetzt euch was erzähle, dann weiß ich es dann nachher immer noch. Ich habe es nicht weggegeben und ihr wisst es dann zusätzlich. Also das Wissen vermehrt sich jetzt andauernd. Wenn aber ein Apfel, wie dieses Beispiel, wenn ich den esse, dann ist er weg. Oder wenn jemand anderes isst, dann ist er auch weg und dann kann er nicht noch mal gegessen werden. Das heißt, das hat mit der Physis des Guts zu tun. Während die Exklusion ist eine soziale Eigenschaft. Das heißt, ist der Apfel keine Ware, sondern kann ich ihn frei auf dem Feld pflücken, weil da viele Bäume rumstehen, die auch gar nicht eingezäunt sind, kann ich da hingehen, den Apfel pflücken, dann bin ich nicht ausgeschlossen von der Nutzung. Also der Ausschluss im Kapitalismus ist eine soziale Funktion. Ein Gut wird zu einer Ware, wenn es eben nicht frei verfügbar ist. Also zwei weitere Kriterien, die ich jetzt nennen möchte. Das erste nenne ich soziale Form. Vielleicht irritiert das die eine oder den anderen, warum ich jetzt wahre Subsistenz und Gemeingut unter soziale Form subsumiere. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Produktion von Gütern in jeder Gesellschaft ja immer in einer bestimmten Art und Weise sich vollzieht. Menschen kooperieren, gehen dabei bestimmte Beziehungen miteinander ein, bestimmte soziale Beziehungen und stellen diese Güter her. Und die Art und Weise der sozialen Beziehungen, die die Menschen dabei eingehen, wenn sie Güter produzieren, unterscheidet sich nach der Art und Weise des Gutes. Eine Ware im Kapitalismus wird in getrennter Privatproduktion hergestellt, was bedeutet, dass danach ein Markt erforderlich ist, um durch Austausch, jetzt natürlich Geld vermittelt, durch Kauf und Verkauf, dann gesellschaftlich verallgemeinert zu werden. Das heißt, dieses Verhältnis von Privatheit und gesellschaftlicher Allgemeinheit braucht einen bestimmten Vermittlungsmodus in der bürgerlichen Gesellschaft über das Geld und über Markt und Tausch erledigt. Bei Subsistenzgütern ist das anders. Subsistenzgüter werden in kleinen Gemeinschaften produziert und von diesen auch in völlig anderer sozialer Regulation dann genutzt. Und bei Gemeingütern, wie ist es dort? Ich möchte gerne den Fokus auf das Thema Gemeingut oder Commons als englischen Begriff legen, denn meine These wird am Schluss lauten, freie Software ist ein Gemeingut. Aber was bedeutet das? Es ist also keine Ware und keine Subsistenzgut und das möchte ich gerne begründen im Folgenden. Dritter Punkt, der auch fehlt, sind die Ressourcen, die eingehen in die Güter, die produziert werden. Hier kann man grob unterscheiden zwischen natürlichen, also natürlicherweise vorhandenen Gütern. Das ist zwar immer schwieriger, weil es fast kaum noch Ressourcen gibt, die nicht von uns beeinflusst sind, sage ich jetzt mal. Auch wenn sie nicht absichtlich beeinflusst sind, aber doch ist quasi die Erdkruste von der Menschheit schon ganz schön entweder bewusst oder unbewusst beeinflusst oder bearbeitet worden. Aber mit natürlichen Gütern meine ich die nicht gezielt hergestellten Ressourcen. Ressourcen meine ich jetzt aber wieder ganz allgemein. Also beispielsweise ist das Wissen oder andere Software sind für mich Ressourcen, die dann in Produkte eingehen. Thorsten hat es genannt, Software als Produktionsmittel zum Beispiel. Mein Vorschlag sieht jetzt also so aus, die Gütersystematik begrifflich auf die Reihe zu kriegen. Ich unterscheide jetzt diese fünf Kategorien. Zunächst einmal taucht hier wieder die Beschaffenheit auf, die ihr schon auf dem ersten Bild gesehen habt, nicht stofflich, stofflich. Ich finde, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil sich eben die Güter dann auch anders verhalten. Je nachdem, ob man sie relativ aufwandslos durch Kopie weitergeben kann oder Beispiel Wissen, sie durch Weitergabe quasi mehr werden, in Anführungsstrichen, oder ob das eben nicht der Fall ist, weil sie stofflichen Charakter haben und bei der Herstellung für jedes neue Stück neue Arbeit, neue Ressourcen und neuen Aufwand und Organisation und so weiter benötigen. Ressourcen, hatte ich schon genannt, natürliche und hergestellte Ressourcen gehen ein, soziale Form. Hier taucht jetzt wieder wahre Subsistenz und Commons auf. Bei der sozialen Form ist jetzt wichtig, dass die Commons, die Gemeingüter, sozusagen so eine Art Zwischenstellung zwischen Subsistenz und Ware haben. Sie sind einerseits keine Ware, weil sie in Gemeinschaften produziert werden, hergestellt werden oder behandelt werden und die Gemeinschaft selber sich Regeln gibt, wie diese Ressource oder dieses produzierte Gut behandelt werden kann. Also es gibt keinen abstrakten Mechanismus, wie wir den hier auf dem Markt haben. Das ist ein uniformer Mechanismus des Austausches, wo nach dem Wert dann auch getauscht wird. Es ist ja ein unpersonaler Mechanismus, wo die gesellschaftliche Allgemeinheit von Gütern dann letztlich bestätigt wird, wenn der Tausch gelingt, also die Ware verkauft werden kann. Bei Commons ist das anders. Wichtig ist jetzt, dass man die soziale Form und die Rechtsform nicht miteinander gleichsetzt. Also, dass man nicht den Kurzschluss macht und sagt, private Güter sind automatisch Waren, Kollektivgüter oder öffentliche Güter sind automatisch Commons und freie Güter sind meinetwegen Subsistenz oder wie auch immer. Das kann man nicht machen, sondern wie ich im Folgenden versuche zu zeigen, haben Commons eine besondere Stellung, wo es eben direkt von der sozial vereinbarten Regeln abhängt, wie das Gut behandelt wird. Und in der freien Softwarebewegung spielt diese soziale Vereinbarung von Regeln und das Niederschreiben in Lizenzen zum Beispiel eine sehr große Rolle. Also freie Software, was wäre jetzt freie Software in dem Schema? Ich habe jetzt die Punkte sozusagen ausgeblendet. Freie Software ist zunächst mal ein nicht stoffliches Gut. Es greift auf Ressourcen zurück, die hergestellt wurden, insbesondere Wissen oder als Software kodifiziertes Wissen. Für mich ist Software nichts anderes als eine Wissensform. Es ist von der sozialen Form her ein Commons, ein Gemeingut, wo die Gemeinschaft der Herstellenden der Software Regeln vereinbart hat, wie mit diesem Gut umzugehen ist. Und von der Rechtsform ist es entweder Privateigentum oder Kollektiveigentum. Zu den Punkten. Kannst du was anmerken, ne? Weil du gerade Ressourcen werden vor allem Wissen. Also ohne die technologischen Notlagen mit der Rechner, die hier stehen, kannst du mit Software gar nichts anfangen. Richtig. Auch, ne? Das stimmt, das habe ich vergessen dazu zu sagen, weil das immer so selbstverständlich sozusagen ist, dass die Infrastruktur vorausgesetzt ist, aber du hast recht, auch die Infrastruktur muss hergestellt werden, gewartet werden, betreut werden, versorgt werden, mit Energie beliefert werden und so weiter. Das heißt, Voraussetzung für freie Software ist, für Software überhaupt, ist die Existenz einer technologischen, digital basierten Infrastruktur. Richtig. Danke. Jo, und jetzt möchte ich gerne bin das jetzt gerade schon durchgegangen. Freie Software ist ein nicht stoffliches Gut, nutzt hergestellte Ressourcen, vor allen Dingen Wissen, aber auch technische Infrastruktur, ist ein Gemeingut, ist Privat- oder Kollektiveigentum, Stichwort Urheberrecht, ist Privat- oder Kollektiveigentum. Und das hängt ganz stark von der Definition des geistigen Eigentums in Anführungsstrichen gesprochen ab. Darauf gehe ich dann noch detaillierter später ein. Aber an der Stelle kann man schon festhalten, das bürgerliche Recht definiert den Urheber als Privateigentümer oder wenn es mehrere Urheber einer Software sind, als Kollektiveigentümer. Und es ist inklusiv und nicht rival in der Nutzung. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Jetzt ist die Frage, wieso nennt man das jetzt nicht öffentliches Gut oder öffentliches Eigentum, die freie Software? Meiner Meinung nach sind das keine geeigneten Begriffe. Ich will die jetzt also nochmal kurz durchgehen. Zunächst mal Gemeingut. Wikipedia sagt, ein Gemeingut oder Kollektivgut ist ein Gut, das für alle potenziellen Nachfrager frei zugänglich ist. Viele nehmen das spontan an, habe ich früher spontan auch gedacht. Das ist aber in dieser allgemeinen Formulierung falsch. Hier wird nämlich der klassische Fehler der bürgerlichen Ökonomie reproduziert, denn das Gemeingut wird mit Niemandsland verwechselt. Freie Software, wie überhaupt Gemeingüter, sind aber kein Niemandsland, im Falle freier Software, obwohl man sie frei nutzen kann. Freie Software ist nämlich ein Gemeingut unter einem explizit sozial vereinbarten und festgelegten Open-Access-Regime. Also es wurde gesagt, alle haben diesen freien Zugriff, das ist in diesen vier Freiheiten schon niedergelegt. Der freie Zugriff ist also eine explizit festgelegte Regulationsform und nicht eine Eigenschaft des Gemeinguts per se. Das bedeutet, Es gibt sehr wohl Gemeingüter, wo festgelegt ist, nein, da gibt es keinen freien Zugriff, sondern es gibt einen regulierten Zugriff, und zwar nach den und den und den Regeln. Also was man sich merken muss, was Gemeingüter angeht, ist, Gemeingüter sind immer reguliert, immer sozial explizit reguliert. Nur bei der freien Software sieht eben die Regulierung so aus, dass am Ende rauskommt, ich kann frei darauf zugreifen. Deswegen ja auch dieser Kurzschluss, das hatten wir ja schon geklärt, dass man nicht einfach sagen kann, freie Software ist kostenlose Software. Sondern es ist in der Lizenz auch explizit festgelegt, nee, du kannst auch zum Beispiel für die Bereitstellung eine Gebühr nehmen. Also diese Identifizierung darf man nicht machen. Also Commons, Gemeingüter sind immer verbunden mit einer sozialen Regulation. Ich lese nochmal vor. Ich habe das übrigens ein bisschen in Textform formuliert, weil ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht später Leute online sich das gerne angucken möchten. Und dann fand ich das ein bisschen schwierig mit nur Stichpunkten. Es ist eigentlich nicht präsentationslike, aber ich habe es trotzdem jetzt mal so rumgemacht. Allgemein zeichnen sich Gemeingüter dadurch aus, dass klare Nutzungs- und Pflegeregeln von der Gemeinschaft vereinbart wurden, die sich um die jeweiligen Gemeingüter kümmern. Die Ressource und die soziale Aktivität, die sich um die Ressource herum bildet, sind bei Gemeingütern nicht zu trennen. There are no commons without commoning. Ich weiß jetzt, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das von Peter Limbaugh ist oder von einem anderen Theoretiker, Massimo De Angelis, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber in dem Zitat kommt zum Ausdruck, Commons und Commoning, Commoning als soziale Praxis und Vereinbarung von Regeln etc., gehören ganz eng zusammen. Die müssen immer zusammen gedacht werden. Das ist, was ich jetzt vortrage, also ein bisschen Ergebnis einer wieder neu aufgekommenen Gemeingüterdiskussion. Und sozusagen mein Votum für heute, mein Angebot für heute ist, mein Vorschlag für die Linke ist, guckt auf die Gemeingüter. Nehmt euch des Themas der Gemeingüter an, weil das wird in Zukunft wichtiger werden. Und es hilft auch bei der Diskussion der Frage, sind wir als Linke dafür, bestimmte Dinge öffentlich zu regeln oder privat zu regeln, weil man nämlich aus so einer Dichotomie dann rauskommt und nicht so eine Gegenüberstellung, so eine einfache Gegenüberstellung von öffentlich versus privat machen muss, wenn man das Thema der Commons im Hintergrund hat und auch die Inhalte verstanden hat. Also, there are no commons without commoning gilt ohne Einschränkung auch für freie Software. Aufgrund der, wie Wolfgang Fritz Haug das nennt, nichtstofflichen Materialität, da kriegt ihr nochmal diese schöne Kombination von einerseits nichtstofflich, andererseits ist es natürlich etwas aus philosophischer Sicht betrachtet Materielles. Aufgrund der nichtstofflichen Materialität kann das Exzessregime doch vollständig offen, genauer gesagt frei gestaltet werden, wie das Thorsten vorgestellt hat. Die soziale Beziehung, die die Nutzenden in Relation auf das Gut einnehmen können, ist in der freien Lizenz kodifiziert. Da ist einfach geregelt, was können die Nutzenden damit machen, und auf Basis dieser Lizenz konstituieren sich dann auch die Herstellerinnen und Hersteller des Guts, der freien Software. Das ist ihre Handlungsgrundlage. Wichtig finde ich jetzt dabei zu betrachten oder zu diskutieren, ich weiß nicht, ich würde es gerne machen, haben wir vielleicht nicht die Zeit, aber mich erinnert das eben sehr stark an die Fetischdiskussion bei Marx. Marx sagt ja, oder bei Marx ist ja der Fetisch, der Warenfetisch definiert als eine Form, in der soziale Beziehungen uns als sachliche Beziehungen entgegentreten. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist sozusagen diese sachlichen Beziehungen, die uns entgegentreten als Waren, zu dekonstruieren und wieder zurückzuführen auf soziale Beziehungen und zu erkennen bei der Ware, genau, das soziale Fundament der Ware ist die getrennte Privatproduktion. Das ist eine soziale Form, in der Güter hergestellt werden. Das ist der Kern der Ware. Getrennte Privatproduktion, die der Markt braucht und so weiter. Und da baut dann das alles drauf auf mit Verwertungslust und Profit und Mehrwert und so weiter. Das kann ich jetzt alles nicht darstellen, das ist zu viel. Wenn wir dann dekonstruiert haben, dass es sich bei der Ware um eine getrennte Privatproduktion als sozialer Form handelt, dann können wir die Frage aufwerfen, welche anderen sozialen Formen sind denn möglich, um Güter herzustellen? Beziehungsweise, wie sieht denn die soziale Form der freien Software aus? Wie ist denn die beschaffen und können wir was daraus lernen? Jetzt gehe ich die Begriffe durch, die in der Diskussion auch sind, die ich aber nicht geeignet finde, nämlich öffentliches Gut zum Beispiel. Das öffentliche Gut ist ein Begriff aus der bürgerlichen Ökonomietheorie. Der Begriff öffentliches Gut abstrahiert aber genau von der sozialen Beziehung und versucht, das Gut als solches zu charakterisieren. Es ist öffentlich. Es wird allein über die Merkmale Ausschließbarkeit und Rivalität definiert und entspricht am ehesten dem unregulierten freien Gut, Niemandsland oder dem öffentlichen Eigentum. Also es gibt so zwei Varianten. Entweder versteht man ein öffentliches Gut als ein Niemandsland, meinetwegen die Mondoberfläche oder die Tiefsee. Es gibt nicht mehr viele Niemandsländer, in Anführungsstrichen, weil sogar die Mondoberfläche wurde mal versucht zu regulieren über die UNO, hat aber ist gescheitert. Und bei der Tiefsee gibt es auch Versuche. Egal. Also entweder man hat so eine Vorstellung, das gehört niemandem und ist deswegen öffentlich, oder man hat eine Vorstellung, das ist in öffentlichem, zum Beispiel staatlichem Eigentum. Dann gehört es dem Staat. Und der hat für uns dafür zu sorgen, dass es öffentlich ist. Weil das nicht so klar ist mit dem Begriff öffentliches Gut, ist der nicht geeignet. Jetzt die beiden Begriffe Eigentum und Besitz. Eigentum ist eine Rechtsform, die die exklusive Verfügung eines Eigentümers in Bezug auf eine Sache definiert. Dominium, also kommt aus dem römischen Recht und so weiter. Das Eigentum abstrahiert sowohl von der Beschaffenheit der Sache wie dem konkreten Besitz. Eigentum kann Handelsgut sein, kann verkauft werden, kann verwertet werden. Besitz nicht. Besitz ist eine konkrete Verfügungsbeziehung eines Besitzers in Bezug auf eine Sache, eine konkrete Verfügungsbeziehung im Unterschied zu abstrakten. Besitz wird leider häufig mit Eigentum verwechselt, ist aber nicht das Gleiche. Und jetzt ein Beispiel, warum das nicht das Gleiche ist. Ein Eigentümer einer Wohnung, der muss niemals in der Wohnung gewesen sein. Er ist trotzdem der Eigentümer. Das ist eine Rechtsbeziehung, die er hat. Der Mieter ist aber der Besitzer der Wohnung. Der ist täglich sozusagen, oder benutzt diese Wohnung, hat eine konkrete Nutzungsbeziehung zu dieser Sache. Der Eigentümer der Wohnung nicht. Häufig fallen diese beiden Sachen zusammen, aber nicht immer. Ein Ergebnis der Commons-Debatte, der internationalen Commons-Debatte ist diese Begrifflichkeit klar zu trennen. Für uns ist natürlich klar, das Privateigentum, insbesondere das Privateigentum an Produktionsmitteln, ist die Grundlage für den Kapitalismus. Aber auch in der öffentlichen Redeweise sollte man nicht sagen, Privateigentum, Privatbesitz und das so durcheinander schmeißen, weil es gibt einen wichtigen Unterschied, den übrigens auch das bürgerliche Recht kennt. Also auch das bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet zwischen Eigentum und Besitz. Interessanterweise. Jetzt noch Gemeineigentum und öffentliches Eigentum. Gemeineigentum ist 5 Minuten, super. Gemeineigentum ist kollektives Eigentum. Alle Bestimmungen gelten auch hier. Mag jetzt provokativ sein, Aktiengesellschaften oder volkseigener Betrieb sind auch kollektive Eigentumsformen. Das müssen wir vielleicht nicht diskutieren oder an anderer Stelle. Öffentliches Eigentum ist eben staatliches Eigentum, privat oder wie manche Juristen sagen, privatrechtliches Eigentum zu öffentlichen Zwecken. So, freie Software muss jetzt materialistisch betrachtet, materialistisch-dialektisch, wenn ihr wollt, betrachtet, vor allen Dingen die sozialen Beziehungen in den Fokus nehmen und nicht sozusagen auf den bürgerlichen Diskurs hereinfallen und immer nur auf die Güter gucken, sondern die sozialen Beziehungen in den Mittelpunkt stellen. Freie Software ist ein nicht-rivales Gemeingut im freien, inklusiven Zugriff, niemand wird ausgeschlossen, das als Nichtware jenseits von Markt und Staat hergestellt wird. Freie Software ist generell keine Ware, völlig egal, ob es Auftraggeber gibt, die Entwickler dafür bezahlen, zur freien Software beizutragen. Wir hatten die Tabelle gesehen. Auch das können wir gerne diskutieren. So, freie Software wird als Eigentum behandelt, nämlich als geistiges Eigentum. Da kommen wir gleich drauf. Aber auch nur sehr kurz leider. Generell entscheidet nicht die Eigentumsform darüber, ob ein Gut Gemeincharakter hat, sondern die konkrete soziale Praxis. Das hat sich jetzt mehrfach betont. In der eigene Regulierungsformen entstehen, je nach den Bedürfnissen der Beteiligten. Wir kriegen hier die Bedürfnisse der Beteiligten mit ins Spiel und um die geht es nämlich eigentlich. So, könnt ihr bei Wikipedia euch dieses Bild nochmal nur angucken, ich blättere jetzt drüber hinweg, geistiges Eigentum. Immaterialgüterrecht ist eine sehr moderne Rechtsform. Es gibt Vorläuferformen wie Plagiarismus, Fälschung und so weiter, aber das waren andere Ziele, die damit verbunden waren. Wichtig ist, dass bei nichtstofflichen Gütern es essentiell ist, dass die Güter künstlich verknappt werden können. Thorsten hat es auch schon gesagt, die Güter müssen künstlich verknappt werden, sonst können sie keine Ware sein. Dieses Thema der Knappheit ist nochmal eine eigene Diskussion. Wichtig ist die soziale Exklusion der Nutzer vom Zugriff auf das Gut. Das ist eine hergestellte Angelegenheit, künstlich gemacht per Rechtsform. Geistiges Eigentum, Raubkopie, Piraterie, Plagiarismus, Fälschung und so weiter sind Kampfbegriffe um die spontan nämlich nicht einsehbare künstliche Verknappung eines reichhaltig vorhandenen Guts ideologisch durchzusetzen. Deswegen, finde ich, sollten wir diese Begriffe nicht benutzen und auch zurückweisen. Das sind Kampfbegriffe, die einreden, hier ist ein nichtstoffliches Gut so zu behandeln wie ein stoffliches Gut. Jetzt kann man auf verschiedene Weise mit dem Problem umgehen. Und das Immaterialgüterrecht vermischt oder verbindet, je nachdem, zwei Aspekte. Nämlich einerseits die Anerkennung der Urheberschaft und zweitens das Exklusionsrecht zwecks Verwertung. Diese beiden Funktionen hat das Immaterialgüterrecht. Damit kann die soziale Bewegung auf verschiedene Weise mit umgehen und tut sie auch. Erstens, sie kann das Immaterialgüterrecht anerkennen und kann das Verwertungsimperativ, ich schließe die anderen aus, unterminieren, subversiv unterminieren. Copyleft ist ein Beispiel, ist die Subversion der ursprünglichen Intention des Urheberrechts, andere von der Nutzung auszuschließen. GPL als Hack, als rechtlicher Hack. Zweitens, man kann die Urheberschaftslegitimität anerkennen und und die Exklusionsfunktion ablehnen. Man könnte fordern, das Copyright abzuschaffen. Es gibt Forderungen, das Copyright abzuschaffen, komplett abzuschaffen. Die GPL und Copyleft basiert auf dem Copyright oder dem Urheberrecht. Und dritter Punkt, man könnte beides einfach ignorieren oder zurückweisen, also auch die Urheberschaftslegitimität, dass der Urheber anerkannt wird, und die Exklusionsfunktion kann man beides einfach praktisch dadurch zurückweisen, indem man das sogenannte illegalisierte File-Sharing betreibt. Das ist ein Beispiel, wo das passiert, da wird einfach der Urheber ignoriert und auch die Exklusionsfunktion. So, und jetzt bin ich schon bestimmt über die 5 Minuten... und würde jetzt noch erzählen wollen, was zur Rolle der freien Lizenzen in diesem Konflikt zu Nicht-Copyleft und Copyleft, das hatten wir im Wesentlichen schon, Creative Commons und Public Domain. Empfehlenswerte Lizenzen, glaube ich, müssen wir nicht mehr diskutieren. Und dann kennen die anderen beiden Punkte, von denen ich schon ankündigte, dass sie wahrscheinlich unter den Tisch fallen. Da können wir vielleicht eine Diskussion aufnehmen. Also ich kann mal bestimmte Strategien nochmal in der Diskussion aufkommen. Ich finde es schade, da jetzt zu ja, also vielleicht können wir einfach mal, also wenn du noch irgendwie zu jedem Punkt noch 5 Minuten oder so. Jeden Punkt 5 Minuten? Ja. Okay. Ja, also es tut mir leid, wir müssen uns halt als Gruppe überlegen. Also ich finde es auch. Ja, bitte. Ich würde sagen, also die freien Lizenzen haben ja quasi schon ein paar mehr oder weniger. Das geht schließlich an die. Also ich fände Punkt 3 zu Punkt 4 eigentlich. Okay, dann versuche ich kurz über das, was wir im Wesentlichen schon hatten. Ja, ich habe es noch ein bisschen theorieförmiger formuliert, aber im Prinzip hatten wir das schon. Ja. Also freie Lizenzen funktionieren halt in der Logik des Interessenausgleiches, das könnte man nochmal genauer diskutieren, aber versucht halt diese Balance in Richtung gesellschaftlichen Nutzen zu verschieben. Subversion hatte ich schon genannt. Nicht Copyleft-Lizenzen, Wiederherstellung des proprietären Zustandes hatten wir auch schon. Copyleft-Lizenzen unterbinden Reproprietarisierung, das hatten wir schon. Creative Commons, ihr kennt es, skaliert die Nutzungsfreiheit und da gibt es dann unterschiedliche Beurteilungen, die man da vornehmen muss, welche also sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist. Und Public Domain hat eben keine Urheberrechtseinschränkung mehr, wobei Thorsten ja auch schon genannt hat, dass man das Urheberrecht im kontinentaleuropäischen Recht nicht abgeben kann, im Unterschied zum angloamerikanischen. So, aus meiner Sicht sind empfehlenswerte Lizenzen natürlich Copyleft-Lizenzen wie GNU-GPL, GNU-FDL, freie Dokumentationslizenz, Dann auf der Seite von Creative Commons diejenigen Lizenzen, die die Regelung haben, Attribution bei, dieses Attribution, Anerkennung des Urhebers und Dokumentation des Urhebers. Und dann Share Alike, also genauso unter den gleichen Regeln teilen, weitergeben, ist dann die Copyleft-Regelform bei Creative Commons. Aber man kann es natürlich auch als Nicht-Copyleft weitergeben, nur mit Attribution. Freigabe der Nutzung ist auch eine Möglichkeit. Also beispielsweise auf keimform.de, wo Christian und ich bloggen, und noch ein paar andere Leute mehr, wir haben uns entschieden, wir machen das Public Domain, aber Pseudo-Public Domain, weil es sowas eigentlich nicht gibt im deutschen Recht, und erlauben durchaus die kommerzielle Verwertung. Bitte, wenn einer diese Inhalte kommerziell verwerten will und eine millionenfache Auflage damit erzielt und riesigen Profit machen will, dann soll er das tun. Unsere Inhalte werden damit verbreitet. Das ist der entscheidende Punkt, worauf es uns ankommt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, es unter Public Domain zu packen und nicht unter ein Copyleft oder sowas. Also ihr seht, die Kriterien sind nicht irgendwie so, es ist immer das eine gut, sondern man muss schon hingucken. Was scheiße ist, sind die Regeln nicht kommerziell und keine Verwendung. Das sage ich auch in die Richtung von Leuten, die sagen, na, wir wollen ja nicht, dass da Leute mit Geld verdienen. Das ist eine kurzsichtige Denkweise. Weil auszuschließen, dass, also wir leben im Kapitalismus, das ist das Erste, was man schon mal sagen muss, da geht es immer ums Geldverdienen. Und für viele Leute ist das natürlich eine wichtige Sache. Und zweitens, schließt das einfach aus, dass dann bestimmte Inhalte nicht genutzt werden, wenn sie nicht auch irgendwie mit Geld verbunden werden können. Deswegen finde ich, als jemand, der den Kapitalismus gerne abschaffen möchte, trotzdem diese Regelung unter den jetzigen Bedingungen nicht sinnvoll, weil sie die Verbreitung von bestimmten sinnvollen Produkten, Inhalten verhindert. Ja, und keine Veränderung ist natürlich totale Bullshit, weil das die ganze Kooperation ausschließt. Okay, da gibt es natürlich noch eine schöne Liste bei der Free Software Foundation natürlich. Also wenn ihr auf eine Lizenz stoßt und Zweifel habt, guckt danach. Macht und Gegenmacht. Ich möchte hier eigentlich auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist das Thema Netzneutralität. Ich weiß nicht, ob euch das Stichwort ein Begriff ist. Da geht es darum, dass private Netzbetreiber jetzt mit den Füßen scharren, ob sie nicht die grundsätzlich technologisch vorhandene Neutralität der Infrastruktur, der digitalen Infrastruktur anpacken und so aufteilen, dass sie als Betreiber einerseits die Inhalte kontrollieren können und zweitens mehr Profit machen können. Das heißt, sie wollen dann in die Pakete reingucken, was ist da für Inhalt drin, und wenn das zum Beispiel File-Sharing ist, dann kriegt es nur eine dünne Bandbreite. Wenn es Microsoft Hotline ist, dann kriegt es eine weite, dicke Bandbreite auf den Backups vom Internet. Da gibt es also unterschiedliche Interessenlagen. Ich finde, das ist ein Thema für die Linkspartei, mit der sie sich unbedingt befassen muss. Thema Netzneutralität muss verteidigt werden. Also politische Intervention ist notwendig. Ich bin ja nicht so ein Fan von großer Politik, aber an der Stelle Empfehlung, ja, macht mal Politik. Für uns ist das wichtig, dass die Neutralität der Netze erhalten bleibt, weil man uns sonst über die Nicht-Neutralität technisch rauskicken kann. Und politische Kooperation im 21. Jahrhundert geht nicht mehr ohne freie, offene, neutrale Netze. Und deswegen müssen wir die sozusagen als diejenigen, die für Emanzipation stehen, auch verteidigen. Proprietäre Software ist natürlich schlecht und scheiße, da gehe ich jetzt drüber hinweg. Freie Software hat auch andere Ideen im Hintergrund. Gegenmacht. Begriff und Praxis kollektiver Aneignung hat für mich mehrere Dimensionen. Also Gegenmacht als Aneignung ist das Thema. Aneignung kann man in verschiedener Weise verstehen. Also einmal als Enteignung von Privateignern. Für mich aus meiner Sicht zu sehr im Fokus. Aneignung ist aber auch kollektive Inbesitznahme von fremdem Privateigentum, indem man es einfach benutzt. Aneignung ist Befreiung von proprietärem Wissen, Stichwort Wikipedia. Aneignung ist auch Aufbau kollektiver Handlungsfähigkeit und eigene Schöpfung von Produkten, Stichwort freie Software. Das ist Aneignung. Wir eignen uns unsere eigene Natur und die äußere Natur an, um mit Marx zu sprechen. und noch vieles mehr. Mein Fokus möchte ich gerne richten auf den letzten Punkt, Aneignung als Herstellen kollektiver Handlungsfähigkeit. Also Gegenmacht als Kreation. Kreation bedeutet Herstellung unserer eigenen Mittel, unseres täglichen Lebens im ganz allgemeinen Sinne. Software als Konsumgüter und Produktionsmittel, das hatten wir schon. Kommunikationsmittel und soziale Infrastrukturen, kulturelle Produkte im weitesten Sinne, Denkmittel und Theorieformen müssen angeeignet werden. Produktdesigns und Konzepte der stofflichen Produktion, da gehen wir jetzt schon in Richtung der stofflichen Produktion. Und da komme ich jetzt zu den alternativen Projekten der Commons-basierten, also gemeingüterbasierten Peer-Produktion. Peer-Produktion, ein neuer Begriff. Peer-Produktion ist nämlich die begriffliche Verallgemeinerung des praktischen Ausdehnungsprozesses, der mit freier Software begann. Bei freier Software haben Leute ihre eigenen Angelegenheiten als Softwareentwickler in ihre eigenen Hände genommen und haben Fakten, nämlich Produkte in die Welt gesetzt, die für alle Menschen frei verfügbar sind. Sie haben etwas Neues geschaffen, und zwar neben der Warenform. Sie haben nicht gesagt, wir eignen uns die Ware einfach an, sondern wir setzen neben die Ware etwas, was frei ist. Es ist eine Form, eine andere Form der Aneignung. Dieses Schema der freien Software ist expandiert, natürlich zuerst im Bereich von Kultur, Wissen im weitesten Sinne. Ihr kennt das alles, Wikipedia, Lernmaterial, Wissenschaft im allgemeinen Sinne, Designs. Die Grenze der stofflichen Produktion ist erreicht, damit meine ich, wir kommen jetzt an den Bereich, wo es eben nicht mehr nur darum geht, kopierbares Wissen freizustellen und selber in kollektiver Form zu schaffen, sondern wir kommen jetzt zu der Frage, wie schaffen wir denn die stofflichen Güter in die Welt? Wollen wir uns darauf bescheiden lassen, dass wir nur die nicht stofflichen Güter in freier Form produzieren, oder geht es uns auch um die Produktion der stofflichen Güter in freier Form, also als Nichtwaren? Wir reden also über die soziale Praxis der Überwindung des Kapitalismus. Um die stoffliche Grenze zu überschreiten, gilt es, die soziale Form der Produktion von gesellschaftlich allgemeinen freien Wissensgütern zu begreifen und zu verallgemeinern. Also die Frage ist, was passiert denn da jetzt eigentlich in dieser sozialen Praxis und kann man diese soziale Praxis auf stoffliche Güter übertragen? Denn eins ist klar, stoffliche Güter sind nicht kopierbar. Also wir können nicht sagen, diese Tendenzen gibt es auch. Wir bauen die große universelle stoffliche Güterkopiermaschine und dann haben wir sowas Ähnliches wie das Kopieren von digital repräsentierten Wissensgütern. Das funktioniert nicht. Sondern der Vorschlag, den vor allem der Christian, der hier ist, gemacht hat, ist, wir müssen das sozial verallgemeinern. Jetzt nenne ich noch drei Kriterien. Noch nicht fertig. 5 Minuten. Höchstens. Und in der Diskussion kann dann Christian was dazu ergänzen, weil ich das nur ganz kurz teile, nämlich 3 Punkte, die verallgemeinerbar sind. Beitragen statt tauschen. Da das Produkt auch der Form nach gesellschaftlich allgemein ist, bezieht sich die Motivation in so einem Projekt beizutragen, auf der Befriedigung von Bedürfnissen. Das ist in Commons-basierten Peer-Projekten der Fall. Da geht es darum, die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Ich trage etwas bei, weil ich es möchte. Dabei ist in der Regel der eigene Nutzen und der eigene Beitrag voneinander entkoppelt. Bei der freien Software ist er ganz entkoppelt. Ich trage etwas bei und muss es nicht nutzen. Meistens bin ich sowieso der Nutzer meiner eigenen Software, die ich beitrage. Aber umgekehrt gibt es ganz viele Leute, die nutzen nur. Niemand zwingt sie, etwas beizutragen. Marktwirtschaft heißt kaufen und verkaufen. Heißt Äquivalententausch, heißt, du musst Geld geben, nur dann kriegst du was. Hier gibt es eine strikte Kopplung von Beitragen und Nehmen. Bei der freien Software nicht, aber es gibt auch Formen, wie beispielsweise bei BitTorrent, also das ist so eine Möglichkeit, File-Sharing zum Beispiel zu betreiben. Da ist es so, dass man auch die eigenen heruntergeladenen Dateien wieder selber zur Verfügung stellt und andere laden die von einem selber herunter. Da gibt es also eine gewisse Kopplung. Christian hat dann in seinem Modell, über das er noch mehr sagen kann, einen Vorschlag gemacht, dass man auf dieser Basis, dass man auf der Basis einer geschickten, aber nicht warenförmigen Kopplung von Beitragen und Nehmen einen Schritt in Richtung auf eine Produktionsweise jenseits des Kapitalismus machen kann. Ich kann es aus Zeitgründen nicht darstellen. Freie Kooperation ist eine Grundlage, da es keine strukturellen Abhängigkeiten gibt, kann auch niemand zu einer Aktivität gezwungen werden. Ganz anders als im Kapitalismus. Gleichwohl gibt es teilweise ausgefeilte Strukturen, die auf freier Kooperation zum gegenseitigen Vorteil basieren. Also freie Kooperation und Abwesenheit von Zwang und Befehl heißt nicht, es gibt keine Strukturen, sondern es sind, wieder Stichwort, soziale Regulation, die wir selber vereinbaren, explizit vereinbarte Strukturen, die wir uns selber geben. Dabei spielt die Einsicht in den Zusammenhang des Gesamtprozesses eine wesentliche Rolle. Wofür ist es gut? Es tritt mir nicht mehr als fremde Befehlsgewalt gegenüber eines Bosses oder wie auch immer, sondern wir entscheiden uns als Community, bestimmte Regeln zu machen, bestimmte Strukturen zu machen und diese auch einzuhalten. Aufgrund des kontinuierlichen Kommunikations- und Verhandlungsprozesses sind Projektstrukturen sehr adaptiv, die können geändert werden. Es ist ein Fork möglich, das ist ein wichtiger Begriff aus der freien Software, das heißt, das Projekt kann im Konfliktfall geteilt werden und die Ressourcen werden mitgenommen. Hat nichts mit Christoph Speers oder nicht viel mit Christoph Speers freier Kooperation zu tun, wenn das jemand kennt. Und jetzt der dritte und letzte Punkt, Commons und Besitz. Hier kommt jetzt die Frage Eigentum und Besitz auseinanderhalten zur Geltung. Input und Output von Peer-Projekten sind häufig Gemeingüter, wobei die Commons, also die Gemeingüter, und Commoning, also die Ressource und der soziale Prozess, miteinander untrennbar verbunden sind, hatte ich schon dargestellt. Sind eingesetzte Ressourcen kein Commons, sondern Privatbesitz? Beispiel, meine Internetverbindung ist mein Privatbesitz. Ich habe dann Provider, für den zahle ich Geld. Das ist mein Privatbesitz. Aber ich setze meine Internetverbindung ein, um freie Software zu produzieren. Ja, ich benutze Privatbesitz, indem ich trotzdem etwas herstelle, was nicht eine privateigentümliche Form hat. Und deswegen müssen wir das so auseinanderhalten. Wir können bestimmte privateigentümliche, von der Rechtsform privateigentümliche Dinge als Besitz benutzen und trotzdem auf dieser Grundlage nicht privateigentümliche Güter, Gemeingüter herstellen. Deswegen der Unterschied, etwas, was man benutzen kann als Besitz oder etwas, was man verkaufen kann als Eigentum, diesen Unterschied zu machen. So, die Schlussfolgerung lasse ich jetzt weg. Vielen Dank erstmal, Stefan.